Gangster und Blondinen. In der Ära des Faschismus kam Italien zum ersten Mal in den Genuss importierter amerikanischer Zigaretten wie Camel, Lucky Strike und Chesterfield. Die Blondinen wurden sofort beliebt. Der Staat hatte 1862 für Anbau, Import, Verarbeitung und Verkauf von Tabak ein Monopol errichtet und sich seit dieser Zeit stets bemüht, mit den Verbraucherwünschen und den sich ändernden Geschmäckern Schritt zu halten. Die Ankunft der Blondinen erschwerte es der Regierung ungemein, den Bedürfnissen der Allgemeinheit zu entsprechen. Kaum waren diese glamourösen neuen Glimmstängel zu Beginn der 30er Jahre eingeführt, verschwanden sie aber auch schon wieder aus den offiziellen Verkaufsstellen. Grund dafür waren die Sanktionen, die Italien nach dem Einmarsch in Äthiopien von 1935 auferlegt worden waren. Die Rationierung während des Zweiten Weltkriegs machte den Rauchern das Leben noch saurer. Und als 1943 die Alliierten einmarschierten und das faschistische Regime zu Fall brachten, war es um Italiens eigenen Tabakanbau geschehen. Britische und amerikanische Truppen kamen also inmitten einer Tabakhungersnot und sie kamen mit Zigaretten im Marschgepäck. Ein Großteil dieser Tabakwaren landete im aufkeimenden Schwarzmarkt. Als im Frühjahr 1948 die Rationierung endete und sich die heimische Tabakherstellung wieder erholte, war es zu spät. Italiens schnell wachsende Zahl von Rauchern flog regelrecht auf importierte Zigaretten. Und sie flog auch, was vielleicht genauso schädlich war, auf die illegalen Versorgungskanäle, die diese Zigaretten zu steuerfreien Preisen verfügbar machten. In Neapel, als der Hauptstadt des Schwarzmarktes, nimmt die lukrative Liebesaffäre zwischen Gangstern und Blondinen ihren Anfang. Der für den Aufschwung von Italiens Tabakschmuggelindustrie maßgebliche Vorfall ereignete sich in Nordafrika. Im Oktober 1959 bestätigte Mohammed V., König des neuerdings unabhängigen Marokko, die Befürchtungen der Schmuggler, indem er verkündete, dass binnen 6 Monaten der Hafen von Tanger seine besonderen Privilegien verlieren würde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es in der Stadt Tanger, gegenüber von Gibraltar am Eingang zum Mittelmeer gelegen, eine große internationale Zone gegeben, mit wenigen Passkontrollen, niedrigen Steuern und keinerlei Währungsbeschränkung. Als König Mohammed die Schließung der internationalen Zone ankündigte, wurde der Zigarettenschmuggel kurzfristig erschwert. Nur die organisierten und am besten ausgestatteten Schmuggler konnten überleben. Die einzigen Großhändler, die weitergediehen, hatten internationale Verbindungen zu Reedereien, Zigarettenherstellern und Verwaltungsbeamten, beispielsweise auf dem Balkan. Neapel gefiel dem neuen Profischmuggler der 60er Jahre aus mehreren Gründen. Einer der wichtigsten war der Nachschub an leicht verfügbarem kriminellem Nachwuchs in den Gassen, in denen Concetta Mucardo zur Legende geworden war.